zu sehen. Jetzt sind wir im Fernsehen auch zu sehen. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt böse Überraschungen. Welche bösen Überraschungen gab es in eurem Leben schon? Das können ja sehr dramatische oder auch traurige Sachen gewesen sein. Es können aber auch irgendwie abgefahrene und schräge Sachen gewesen sein. Erzählt mir davon, wenn ihr dazu Lust habt. Die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist Emmy. Hallo Emmy. Ja, hallo Jung. Emmy ist 21 Jahre alt. Ja. Ich grüße dich. Hi. Du erzählst uns jetzt von irgendeiner bösen Überraschung, die dir widerfahren ist. Ja, genau. Und zwar, ich war bis vor letzter Woche in Neuseeland und Australien. Ich habe da eine einjährige Weltreise gemacht. Eine einjährige Weltreise? Ja. Das wäre ja schon ein Thema für sich jetzt. Oh ja, da könnte ich eine Stunde. Das glaube ich. Von dem Frust von letzter Woche wieder zurück zu sein. Das glaube ich. Sehr wurscht. Das ist aber nicht die böse Überraschung. Ja. Und zwar folgendes. Natürlich, da es ein Jahr lang ist, habe ich auch sehr viel gejobbt. Mhm. Und das meiste war eben, weil ich kein Arbeitsvisum hatte, auf Farmen arbeiten. Mhm. Und ich hatte so ein kleines Buch und da sind einfach Privatleute drin, die schreiben eben was über ihre Farm. Mhm. Und da hatte ich also so ein Buch und wollte auch unbedingt irgendwas mit Schafen machen, ganz klar. Mhm. Mhm. Und habe dann also eine Adresse gefunden von jemand, der in dieser Beschreibung stand drin, er hat Pferde, Kühe, Schafe mhm. und ein Kind. Und ein Kind. Ich war natürlich schon total happy. Ja. Und habe ihn also angerufen und er meinte auch sofort, ja klar, ich soll kommen, ich soll ihn anrufen, sobald ich im Ort bin und er holt mich dann ab. Mhm. Habe ich auch gemacht. Und wir sind losgefahren und ich habe natürlich gleich angefangen zu quasseln über die Familie und wie es denn aussieht. Und dann fuhr also links ran und dann dachte ich mir schon so, weil ja, das hat schon danach geschrien, dass jetzt irgendwas kommt. Mhm. Und er meinte ja, also er hat eigentlich zwei Kinder, aber er ist geschieden und die Kinder und die Frau wohnt woanders. Mhm. Na gut, das ist normal kein Problem, dachte ich mir. Da meinte er, ja, aber die Kühe hat er auch verkauft und die Schafe auch. Mhm. Und er hat zwar noch Pferde, aber die seien auf einem anderen Grundstück, weil er nämlich gerade umgezogen sei. Mhm. Ja, und für mich sei eigentlich auch nicht viel Arbeit da. Mhm. Und dann meinte ich schon so, okay, was stellt er sich denn dann vor, dass ich mache? Und bei mir schon alle Alarmsirenen ja, los. Ja. Und dann meinte er ja eigentlich bloß so ein bisschen Company, also wie sagt man das, Gesellschaft. Mhm. Na ja, gut, jetzt kann Gesellschaft ja Gesellschaft sein. Mhm. Mhm. Aber er schien mir dann schon irgendwie nett und dann dachte ich mir, naja, okay, der nächste Bus ging erst 2 Tage später, was man dazu sagen muss. Mhm. Und ich dachte mir, okay, jetzt schauen wir mal, wie es wird. Mhm. Dann sind wir also zu seiner Farm gefahren, die war also wirklich so 800 Meter vom nächsten Haus, 2 Kilometer von der nächsten kleinen Stadt, also von da, wo er mich abgeholt hat. Worin bestand denn dann die böse Überraschung? Die böse Überraschung bestand darin, dass ich war keine 5 Minuten bei ihm im Haus, da ging es los, könntest du dir vorstellen, uns beide als Liebhaber. Ey. Und er war so um die 50 und also du hast dich da ja auch in eine sehr gefährliche Situation begeben. Ja. Wurde die Situation für dich auch gefährlich? Mhm. Sie wurde gefährlich. Ja, das ganz sicher, aber wie gesagt, wenn man so ein Jahr reist, also, dann ist man auch offener. Mhm. Und Leute in Australien, also hier würde ich sowas auf gar keinen Fall machen, aber in Australien... Ist er denn gewalttätig geworden oder ist er nein, zudringlich? Nein, aber ich hing halt da mehr oder weniger fest für 3 Tage. Mhm. Und also es war nicht so, dass es jetzt irgendwie, dass ich das Gefühl gehabt hätte, dass er mir da jetzt an die Wäsche will, sofort. Aber es war halt ständig, jedes Gespräch ging auf dieses Thema. Hast du denn dann, wenn du 3 Tage da geblieben bist, das heißt, du hast drei Nächte da oder 2 Nächte auch übernachtet. Ja, ja. Hast du denn nicht Angst gehabt, da zu schlafen, dass der ins Zimmer kommt und dir irgendwas antut? Nee, es war mir zwar schon unangenehm, ganz klar, aber da hat mir mein Menschen... Kenntnis dann schon gesagt, also so gefährlich wird es nicht. Außerdem hatte ich draußen einen kleinen Wohnwagen und ich habe mir also wirklich jeden Stuhl vor die Tür gestellt, nur für den Fall. Ach, du hast draußen in dem Wohnwagen geschlafen? Ja, er hat mir angeboten, ich kann auch in seinem Bett schlafen, aber ja, ist klar. In dem Wohnwagen dann viel besser. Wie hat sich das denn aufgelöst? Du bist nach 3 Tagen weggegangen, hat er noch versucht, dich irgendwie zu halten? Nein, aber er wurde dann am 2. Tag, wo er gemerkt hat, dass ich nicht so ganz für Gesellschaft geeignet bin, ziemlich unfreundlich. Und da wurde dann auch das ganze Verhältnis sehr unangenehm. Das war in Neuseeland? Das war in Neuseeland. Eine böse Überraschung in Neuseeland, ja. Die immer noch relativ gut ausgegangen ist und relativ harmlos war. Es hätte viel schlimmer kommen können. Ne? Oh ja, ganz klar. Ja. Ich danke dir für den Anruf und für die Geschichte und wünsche dir wieder gutes Einleben hier in unserer Heimat, in Deutschland. Ach Gott, ja, ich hoffe auch. Alles Gute, Emmy. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Oliver, 27 Jahre alt, hat hier angerufen. Aber er ist ganz schweigsam. Oliver. Hallo? Oliver, ja. Ja, jetzt hörst du mich. Ich grüße dich, ja. Ja, ich habe dich schon die ganze Zeit gehört hier. Ja, ich hatte tatsächlich eine ziemlich böse Überraschung. Das war noch gar nicht so lange her. Das bewegt mich auch noch ziemlich. Mhm. Das war am 26. Juli. Man muss dazu sagen, ich studiere weiter weg, aber wenn ich dann mal Zeit habe oder Ferien, dann bin ich auch gerne mal wieder zu Hause. Mhm. Und da war dann eigentlich angesagt, also ich war mit meinen Eltern zu Hause, das war Montag. Und nachmittags wollte meine Schwester eigentlich vorbeikommen mit den Lütten, das ist mein Patenkind. Und dann waren wir gerade mit Mittagessen fertig, dann kam sie plötzlich schon rein. Also war sie da, dachte ich, jo, vielleicht irgendwie aus dem Zeitplan hat sich was geändert, und dann stand sie in der Tür. Schon mit dem Kleinen, aber plötzlich war auch ihr Mann dabei, also mein Schwager und noch meine Cousine. Mhm. Also unsere gemeinsame Cousine, war schon sehr erstaunlich war, weil die auch von weiter weg kommt. Mhm. Und man dann normalerweise Bescheid weiß, wenn dann die Familie irgendwie auftaucht. Ja. Und dann kam es auch nicht irgendwie zum gemeinsamen Kaffee trinken oder so, sondern meine Schwester hat sich nur hingestellt in den Raum und erzählt, dass mein Vater sie, als sie 11, 12 war oder so, sexuell missbraucht hat. Und dafür hatte sie all die anderen auch kommen lassen, um das zu sagen? Ja, das war sozusagen ihre Verstärkung, was ich auch gut verstehen kann. Also sie hat das schon inszeniert alles? Ja, inszeniert ist gut. Ich glaube, anders hätte sie es gar nicht geschafft. War der Vater in dem Zimmer? Der war da, ja. Und die Mutter auch? Meine Mutter auch, ja, und ich auch eben. Boah, als sie das denn gesagt hat, du warst völlig überrascht und überrumpelt davon. Ja. Du hast überhaupt dergleichen nichts gedacht. Ich habe davon nichts und meine Mutter auch nicht. Also was geht denn dann in so einer Familiensituation vor sich? Erstmal schweigen wahrscheinlich, oder? Ja. Oder Schreierei oder was? Nee, es war also meine Schwester ist dann eben, nachdem sie ihre Rede, beziehungsweise ja, dass eben diese Verkündung sozusagen, konnte sie dann auch nicht länger da bleiben, sondern ist dann gleich wieder abgezogen sozusagen. Meine Mutter wollte hinterher und hat nur geschrien, meine Tochter, was ist? Mein Schwager hat sie dann aber abgeblockt, weil der eben wusste, dass sie alleine sein muss in dem Moment. Mhm. Dann ist meine Mutter wieder zurückgekommen und hat nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich saß irgendwie ruhig auf der Couch und war völlig konsterniert. Und ja. Also Hochdramatik, ne? Ja. Wie, sag mal ein paar Fakten, wie alt ist deine Schwester? Die ist jetzt 30, beziehungsweise 30. Und was konkret hat sie deinem Vater vorgeworfen? Was, wie oft, wie lange soll er es gemacht haben oder hat er es gemacht? Ja, das hat sie in der Situation konkret nicht so gesagt. Mhm. Also eben auf der Couch, auf der ich ironischerweise in dem Moment auch noch gesessen hatte. Mhm. Zumindest eigentlich war es die alte Couch, also die neue, aber ist vielleicht egal. Das war auf der Couch, wenn meine Mutter einmal die Woche abends Sport hatte und ich dann schon im Bett war, weil ich bin 4 Jahre jünger als meine Schwester. Und wie alt war deine Schwester, als das passiert ist? Da war sie so 10, 11. Mhm. Das ist eben das Ding, also ich habe mit meiner Schwester auch ausgiebig damit schon drüber geredet und es war eben so, dass sie das zwischenzeitlich schon komplett verdrängt hat irgendwie. Also die Mutter hat auch gar nichts erahnt davon. Nee, überhaupt nicht. Jetzt beschreib mir doch mal bitte diesen Nachmittag weiter. Deine Schwester war rausgelaufen. Ja. Du warst dann in dem Zimmer mit deinen Eltern alleine und ein paar Verwandte waren auch noch da? Nee, die sind auch mit meiner Schwester dann wieder weg. Also mein Schwager und meine Cousine. Du warst alleine mit deinen Eltern? Ja. Was spricht man dann? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie plötzlich das mega Verantwortungsgefühl auf mir, weil... Verantwortung für wen? Ich fühlte das irgendwie auf mir. Also ich wusste, also ich bin super ruhig geblieben in dem Moment, also viel ruhiger, als ich im Moment bin. Hast du denn versucht, jetzt mit deinem Vater zu reden? Ja, das war noch, also mein Vater, die erste Reaktion war, also er hat es indirekt bzw. fast direkt auch zugegeben. Also es war nicht, dass er irgendwie das geleugnet hätte, also es war schon... Eindeutig. Hat dich das dann besonders wütend gemacht? Hast du ihn noch angeschrien oder? Nee, gar nicht. Irgendwie ist es, ich weiß noch nicht, ob ich das hätte machen sollen oder ob das die normale Reaktion ist oder ob es überhaupt eine normale Reaktion gibt. Nee, ich habe eher sogar fast das Gegenteil gemacht, weil... Du hast ihn getröstet oder? Ja, auch. Also die erste Reaktion von ihm war, dass er rauslaufen wollte, auch fast in Tränen. Meine Mutter war sowieso schon in Tränen aufgelöst und dann... haben wir uns aber dann zusammen ihm in den Weg gestellt quasi und dann ist er eben rausgegangen auf den Balkon und wollte eine rauchen und dann saßen meine Mutter und ich drin und haben uns nur angeguckt und... Für deine Mutter musste auch eine Welt zusammengebrochen ja, sein. Ja, das hat sie sogar lauthals gesagt. Sie fühlt sich wie als ob man ihr das Herz rausgerissen hat. Also das war, sagtest du gerade, am 26. Juli. Ja. Das ist noch nicht lange her. Ja, ist ungefähr einen Monat her. Genau. Wie ist die Situation in der Familie denn... Bis heute, wie hat sich die entwickelt? Und ja, das ist eben das Problem. Also ich versuche ja eigentlich das auch mitzuentwickeln oder da irgendwie Sachen auf irgendwelche Bahnen zu, in irgendwelche Bahnen zu lenken, dass es dann irgendwie noch einigermaßen, also nee, nicht irgendwie wieder gut wird. Mhm. Das nicht. Das ist, da mache ich mir gar nicht so Illusionen, aber das, ja, das ist eigentlich genau der Karl Knackt. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie es weitergeht. War denn deine Schwester nochmal da? Der Kontakt zu meinem Vater, das war eben auch mit einem Grund, warum sie das loswerden musste. Mhm. Damit sie nicht mehr so rumheucheln muss, damit sie nicht auf irgendwelche Familienfesten treffen muss, damit sie offiziell einfach sagen kann, ich will mit dir nichts mehr. Verständlich, ja. Wie ist denn das Verhältnis jetzt zwischen deiner Mutter und deinem Vater? Ja, das wüsste ich auch gerne. Also, das ist eben das große Problem. Ich habe mit meiner Mutter schon viel darüber geredet. Du fühlst dich irgendwie zwischen den Stühlen und relativ hilflos. Ja, das auch, ja. Ich würde mal Folgendes vorschlagen, Oliver, wenn du daran interessiert bist, das können wir jetzt natürlich im Rahmen dieses Gesprächs überhaupt nicht erörtern, dafür ist das viel zu komplex. Mhm. Wenn du möchtest, kannst du mit meinem Psychologen, mit dem Peter Ossianowski, der ist heute Nacht hier, vielleicht jetzt noch ein paar Worte reden. Ja, das wäre vielleicht ganz schlecht. Ja, dann leg du mal auf und der Peter wird dich sofort zurückrufen. Mhm, alles klar. Ja, alles Gute. Ja, danke. Tschüss, ciao. Oliver, tschüss. Meine Lieben, das Thema heute Nacht heißt böse Überraschungen. Welche bösen Überraschungen sind euch schon widerfahren? Vielleicht wirklich sehr harte Schicksalsschläge oder irgendwelche ganz obskuren, vielleicht auch Dinge, wo man so ein bisschen im Nachhinein drüber schmunzeln kann oder könnte. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Sandra ist dran. Sandra ist 13 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Sandra. Ja. Du hast dich auch zu dem Thema gemeldet, böse Überraschung. Ja. Na, erzähl mal. Ja, mein Vater wollte heute zur Arbeit gehen, aber hat es nicht geschafft, weil er Herzbeschwerden hat. Heute? Ja. Mhm. Und ja, da ist eben zum Arzt gegangen und er hat ihn gleich ins Krankenhaus geliefert. Mhm. Ja, dann hat er uns angerufen und hat das eben gesagt, waren wir erstmal ganz schockiert. Weil wir in den Urlaub fahren wollten. Ja, wann wolltet ihr in den Urlaub fahren? Diese Woche. Diese Woche? Ja. Jetzt liegt dein Papa heute Nacht im Krankenhaus schon? Ja. Und was hat der Arzt gesagt? Weißt du das? Was, weswegen und was genau los ist bei ihm? Ja, der Arzt hat gesagt, dass anscheinend irgendwas mit dem Herz ist. Mhm. Und da kann anscheinend diese Woche vielleicht auch nicht mehr raus. Mhm. Mhm. Ja, das war eben für uns schockierend. Eine wirklich böse Überraschung, ne? Ja. Wenn man gar nicht mit so einer Krankheit rechnet. Und dann noch kurz vorm Urlaub steht und jetzt sind alle Pläne erstmal über Bord geworfen, ne? Ja. Was sagt deine Mutti dazu? Ja, die ist auch sehr schockiert. Mhm. Hast du noch Geschwister? Ja, zwei. Und ihr wolltet alle gemeinsam in Urlaub fahren? Nein, ich und meine Mutter und mein Vater bloß. Ach so, ihr drei, ja. Wo sollte es hingehen? Nach Dresden. Nach Dresden. Mhm. Jetzt ist erstmal wichtig, dass der Papa wieder gesund wird, finde ich. Ja. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn man nicht in Urlaub fährt. Mhm. Urlaub kann man immer noch genug machen. Wichtig ist, dass das alles wieder gut läuft und dass er wieder richtig fit wird. Willst du ihn denn morgen mal besuchen gehen im Krankenhaus? Ja. Na gut, morgen vielleicht nicht, sondern Freitag erst. Ja. Wir müssen jetzt erstmal wieder alles machen und so im Haushalt. Mhm. Ja, und deswegen können wir auch jetzt nicht zum Geburtstag fahren. Was, zum Geburtstag? Mhm, wir wollten nach Dresden. Ach so, das war der Grund der Reise. Ihr wollt ja jemanden besuchen. Mhm. Die Oma. Die Oma höre ich im Hintergrund. Ja. Also müsst ihr die Oma anrufen. Nochmal, ich wünsche euch oder deinem Vater, deinem Papa wirklich alles Gute, dass es nichts Schlimmes ist. Vielleicht kann man das ja auch jetzt innerhalb von einer Woche irgendwie regulieren. Vielleicht ist er auch nur ein bisschen zur Beobachtung da. Ja. Wie alt ist denn dein Vater? Der ist jetzt 40. 43? Mhm. Ja. Also schöne Grüße von mir, okay. Gute Genesungswünsche, yeah. Und macht's euch dann zu Hause schön und wenn ihr dann nicht wegfahren könnt, ist auch nicht so ganz schlimm. Okay. Hm? Sandra, alles Gute und schöne Grüße auch an deine Mutti. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Hans dran und Hans ist 54 Jahre alt. Hans. Ja, hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen Hans. Böse Überraschungen heißt das Thema. Ja, ich hab's vorhin schon kurz erläutert. Ja. Vor etwa 2 Jahren gab es einen nachts um 1, 2 rum einen ziemlichen Schlag an der Wohnungstür. Mhm. Und bevor ich überhaupt richtig so durchblickte, was da Sache war, standen so 6, 7 Polizisten ziemlich stark vermummt, trotz Vermummungsverbot, und mit Maschinenpistolen im Anschlag im Schlafzimmer. Wie? In deinem Schlafzimmer? Ja. Mhm. Und ja, das war für mich eine ziemlich böse Überraschung. Warst du allein im Schlafzimmer? Ich schreck in der Morgenstunde. Mhm. Warst du allein im Schlafzimmer? Und ja, man hat mich... Hallo, warst du allein im Schlafzimmer? Ja, ja. Ich war allein im Schlafzimmer. Ja. Ja. Und man hat mich dann festgenommen und es hat eine ganze Weile gedauert, also 4 Tage gedauert, bis ich dann herausstellte, dass ich nicht der Gesuchte war. Mhm. Ja. Für wen oder für wen hatte man dich denn gehalten? Oder was, welches? Räuber, also Raub, ja. Ein Raubdelikt soll der begangen haben, bewaffneten. Und deswegen war man auch so gleich mit einem, wie nennt sich das Ding? Sondereinsatzkommando SK, vor Ort. Also bist dann regelrecht überwältigt worden von den Polizisten und abgeführt worden, verhaftet worden. Ja, und ja, ich bin dann aufgestanden, hab mir was angezogen und dann wurden mir Handschellen angelegt. Und in der Zwischenzeit ist mein Sohn ja auch wach geworden. Der ist dann rausgekommen. Der war damals 12 und der hat mit seinen kleinen Fäusten auf die Polizisten eingedroschen. Das war richtig süß. Jetzt habe ich nicht richtig verstanden. Du sagst, die standen dann plötzlich in deinem Wohn, in deinem Schlafzimmer. Im Schlafzimmer. Haben die Tür aufgebrochen, die Haupttür zur Wohnung, So, das Ganze hat 4 Tage gedauert, bis es aufgeklärt war. Ja. Das kann man ja eigentlich gar nicht glauben. Warum hat das so lange gedauert? Ja, das weiß ich auch nicht. Hast du 4 Tage in Untersuchungshaft gesessen? Ja. Na, also ich wurde am nächsten Tag dann den Haftrichter vorgeführt und der hat halt gesagt, na, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, also nicht bewiesen ist, sind wir mal vorsichtig. Machen Behörden eigentlich, wenn, das ist ja nur ein Fehler, der da unterlaufen ist, machen die das irgendwie wieder gut? Ja, das will ich doch mal annehmen, aber das ist noch im gerichtlichen Streitverfahren. Ja, was hast wie hast du dich in der Versuch zu wehren? Naja, gut, also erstmal durch einen Anwalt und dann Schadensersatz halt auch eingeklagt und dergleichen. Und es läuft aber alles noch die Verfahren. Und ja. Also das ist aber wirklich... Bei Jahren, da ist ja bei den Verfahren noch nicht viel Zeit verstrichen. Ich habe inzwischen erfahren, dass ja andere schon 10 und noch länger, 10 Jahre und noch mehr, noch länger streiten. Könnt ihr mir vorstellen, dass das ein richtiger Schock ist, wenn man... Das war ein Schock. Kannst du überhaupt noch ruhig schlafen? Naja, das hat eine Weile gedauert. Das glaube ich, ja. Ist die Tür jetzt besonders hart verriegelt bei dir jetzt zu Hause? Nee, ich schließe sie jetzt überhaupt nicht mehr ab. Ja. Also, ich hoffe, dass du deinen... dass du deinen Schadenersatz dadurch bekommst. Das ist ja nur eine missliche Situation gewesen. Ja. Böse Überraschung. Erzählt von... Und mein Hans. Sohn lässt auch schön grüßen. Danke, zurück. Alles Gute, Hans. Tschüss. Jo, danke, tschüss. Tschüss. Böse Überraschungen. Das ist das Thema heute Nacht in der Telefontalkshow Domian. Hier im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Und Christian hat sich gemeldet. Und der ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Christian, erzähl mal. Ja, meine böse Überraschung hat eigentlich angefangen schon letztes Jahr, wo ich nach Essen gezogen bin. Mhm. Und ja, da hatte ich also noch einen Hund, einen Bobtail, und hatte durch den dann kurzfristig meine Wohnung verloren. Sprich, mein Vermieter hatte mir eine Wohnung untervermietet, hat mir zugesichert eben, dass das also das Hund kein Problem sei in der Wohnung. Und der Hauseigentümer hat dann gesagt, nee, also Hund kommt absolut nicht in Frage. Der verkratzt Laminat und lauter so Käse eben. Ja, und da hatte ich meinen Vermieter darauf nochmal angesprochen. Er sagte, er klärt das auf jeden Fall ab. Ja, passierte dann gar nichts. Ich musste die Wohnung dann räumen und wäre dann beinahe auf der Straße zuerst mal gesessen. Mhm. Ja gut, und dann habe ich also notdürftig eine Unterkunft erstmal gefunden. Ja. Und dann begann eigentlich so richtig die böse Überraschung. Inwiefern? Ja, und zwar, ich habe dann im März erfahren, dass ich einen Bewährungswiderruf eben habe. Ich hätte angeblich im Wert von 2.500 Mark Disketten gestohlen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich dort angestellt haben soll, aber... Moment, du hattest eine Bewährungsstrafe, aber die gab es vorher. Ja, richtig. Ja, genau. Und jetzt wurdest du beschuldigt, dass du Disketten geklaut hast. Ja, das war eben die Bewährungsstrafe. Ach so. Genau. Und die Bewährung, die wurde dann eben widerrufen. Dann hätte ich also für maximal 5 Monate in Vollzug sollen. Ja. Ja, und habe dann eben meinen Hund zu einer Pflege gebracht, zu einer Bekannten von mir. Und die gab den dann irgendwo zwischendrin mal weiter mit der Begründung, ja, sie hat eigentlich keinen Bock mehr. Also du warst jetzt aber währenddessen im Knast. Ja, richtig. Ja, und der Hund war unterwegs. Richtig, ja. Wo war die böse Überraschung? Die böse Überraschung war, dass die Bewährungsstrafe zurückgenommen wurde. Aus welchen Gründen auch immer, können wir jetzt nicht weiter erörtern. Du musstest also in den Knast gehen. Das ist ja nur schon mal eine schöne böse Überraschung. Schönen Anführungszeichen. Ja, richtig. Aber es kam dann noch dicker mit dem Hund, oder wie? Bitte? Es kam dann noch dicker mit dem Hund, oder wie? Ja, richtig, genau. Und das war eigentlich aber noch nicht mal so unbedingt das Dickste. Ich habe davor auch noch eine Freundin eben gehabt hier, ne? Und ja, dann war ich erst eben 14 Tage in einem geschlossenen Vollzug und kam dann in einen offenen Vollzug. Das heißt also, wo auch Telefonzellen sind etc. Und ja, von dort aus habe ich sie dann mal angerufen. Und dann sagte sie mir so ganz beiläufig, wie wenn nichts gewesen wäre, ne? So, ja, gute Freunde, ja, aber mehr das nicht. Was ist denn aus dem Hund geworden? Hast du den denn dann wiederbekommen? Nein, und zwar jetzt inzwischen habe ich dann auch einen Rechtsanwalt eingeschaltet gehabt. Ich habe mich versucht natürlich erst mit der Pflegerin ja, friedlich zu einigen und habe dann einen Rechtsanwalt eingeschaltet und jetzt kam vor ein paar Tagen ein Brief an mit dem Anhang von einem Tierheim, wo ich den damals geholt hatte, dass der weiter übermittelt oder übergeben wurde. Er ist also weg, also aus deiner... Ja, richtig, an einen anderen Besitzer. Er hätte jetzt einen anderen Besitzer. Also er kam dicke, ne? Er kam eins aufs andere. Ja, bei dir. Richtig. Mann, also Mann. Wie geht's dir heute? Ja, sagen wir so, mit gerade mit dem Hund und mit der Geschichte mit der Freundin noch nicht so rasend. Ich weiß nicht, sag mal was ganz Böses. Es gibt nur andere Hunde und es gibt nur andere Frauen. Das ist richtig, aber es gibt nur einmal diesen Hund und es gibt nur einmal diesen Hund. Natürlich, auch. Ich meinte das auch nicht so ganz ernst. Nein, klar. Ich wollte dir dann ein bisschen Mut zusprechen. Wenn es jetzt so passiert ist, ist traurig, aber es wird eine Zeit geben, wo du es überwunden hast. Klingt ein bisschen blöd, aber es ist meistens immer so. Richtig, die Zeit gibt es mit Sicherheit irgendwann mal und ich hoffe, dass die irgendwann mal kommt. Christian, ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Sascha, 25 Jahre alt, ich grüße dich herzlich. Ach, Domian. Ja. Oh, da bellt auch ein Hund. Ist das so? Nochmal bitte. Ich höre einen Hund bellen, stimmt das? Nee, dann war es irgendein Knacker in der Leitung. Dann war es ein Knacker in der Leitung. Das kann sein. Deine böse Überraschung. Ja, die ist echt hart. Also ich habe dich vor anderthalb Jahren angerufen. Und da habe ich dann dir erzählt, dass ich an den Tag erfahren hatte, dass ich Krebs hatte. Und hatte durch deine Sendung echt eine gute Resonanz. Hatte viele Sachen, die Leute, die mir geschrieben haben, durch halt den WDR. Und so war das auch 2 Wochen später bei Harald Schmidt. Hat das hast du auch irgendwie erzählt und hatte auch so ein bisschen Resonanz dadurch bekommen. Das sind ungefähr 2... Ja, gut, Moment, ich habe bei Harald Schmidt von dir erzählt. Ja, nein, nicht so erzählt, aber dass das so ein Härtefall gewesen wäre und dass es dir echt nahe gegangen wäre. Ja. Und ja gut, jetzt sind... Sag doch nochmal, das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Was für eine Krebserkrankung war das? Das war Leukämie. Leukämie, ja genau. Ja. Und jetzt sind also fast anderthalb Jahre, zwei Jahre vergangen. Ich hatte also viele Arztbesuche. Erste Besuche in Amerika und auch echt gute Spezialisten, also gesponsert durch halt die AOK, so meine Gesundheitskasse, sag ich mal so, und halt meine Eltern auch. Und ich habe jetzt irgendwie vor 10 Tagen erfahren, meine Eltern hatten mich also darauf angesprochen, also sie sind bei mir ins Krankenzimmer gekommen, dass ich also echt ganz ruhig und sachlich, dass ich nur noch also ein Vierteljahr bis zum halben Jahr auf gut Deutsch gesagt zu leben habe. Das haben die wann gesagt? Ja, vor 10 Tagen. Vor 10 Tagen. Ja, und ich erst, meine Eltern sind halt gekommen. Ich konnte das echt nicht glauben. Hab dann halt noch mit den Ärzten gesprochen, mit meinen Eltern zusammen. Und es war auch ein Arzt aus Amerika dabei. Und ja, das war meine böse Überraschung. Du bist ja schon sehr, sehr lange schwer krank. Ja. Hattest du dich innerlich schon mit dem Thema Tod wahrscheinlich beschäftigt? Nein, ich ich habe mich nie damit beschäftigt und ich werde mich auch jetzt nicht damit beschäftigen, hundertprozentig, weil ich kämpfe dagegen an. Mhm. Ich werde das nie zulassen, dass mich der Tod auf nicht einfach so holen wird. Mhm. Ich habe jetzt mir noch eine Reise gebucht. Meine Eltern werden das natürlich sponsern, weil ich dachte, okay, wenn es so sein sollte, was ich hoffentlich nicht glaube, habe ich noch mal ein bisschen was kennengelernt. Wohin möchtest du reisen? In die Karibik. Okay. Also. Mhm. Mhm. Und mein Wunsch ist es natürlich, wenn es möglich wäre, halt das Jahr 2000 mitzuerleben, ne? Den Wechsel ins neue Jahrtausend. Ja, genau, das wäre noch mein Traum. Wie geht es dir denn? Wie geht es dir so körperlich? Wie fühlst du dich im Moment? Beschissen, klar. Mhm. Echt beschissen. Also ich gehe zum Einkaufen, komme wieder und das war's. Also du fühlst dich matt und ja, ich bin also. Hast du Schmerzen auch? Ja, klar. Wo machen sich die Schmerzen bemerkbar? Ja, im ganzen Körper. Also es ist also wie ein stechender Schmerz halt. Mhm. Also wenn einer mit Nadeln den ganzen Körper so abhackt, ne? Und kein schönes Gefühl. Meinst du denn, dass du überhaupt noch dazu denn die Kraft hast, so eine weite Reise zu machen? Ja, also die Ärzte raten mir da zwar von ab, bloß ich hoffe, also ich glaube, dass sie stärker sind. Mhm. Und klar, ich bin stärker, ich sag das einfach so, ich sag's mir jeden Tag, ich bin stärker, ich bin stärker, ich will's schaffen, ich will's schaffen. Mhm. Ich hoffe auch, dass das reicht. Ich meine, es kann sein, dass ich auf dieser Tour, den Löffel ablege, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Es ist möglich. Was machst du so? Hast du studiert? Hast du einen Beruf gelernt? Hast du früher gearbeitet? Früher. Mhm. Ja, klar. Als was? Ich habe als Koch gearbeitet. Als Koch gearbeitet. Ja. Mhm. Hast du eine Freundin? Zurzeit nicht, nein. Mhm. Also ich habe also Freunde, gute Freunde, die ich sehr lange kenne und Familie, die steht also hundertprozentig hinter mir. Die sind bei mir täglich. Lebst du auch bei deiner Familie im Moment? Nein, ich lebe alleine zu Hause. Alleine, das ist eine eigene Wohnung. Mhm. Genau, ich habe eine eigene Wohnung. Du hast gerade gesagt, dass es dann nochmal ein Gespräch gab zwischen den Eltern, dem Arzt oder den Ärzten und dir. Genau, das war nach dem Gespräch, wo die meine Eltern mir das gesagt haben. Haben die Ärzte denn das wirklich so ganz endgültig formuliert oder haben die auch gesagt, es gibt noch eine ganz hauchdünne Chance? Nee. Also ich hab gefragt, ich habe die echt gelöchert. Wo es nur geht und gefragt wurde, das kann nicht angehen, das wie. Also mir war nur dieses wie und was und warum im Kopf. Und haben mir halt gesagt, dass da müsste schon 1000 Sterne vom Himmel fallen, damit ich da noch irgendwelche Chancen habe. Ne? Also Sascha, mich beeindruckt natürlich, dass du so mit aller Vehemenz sagst, ich will es schaffen. Ja, natürlich. Andererseits wundert es mich auch, dass, da du schon so lange so krank bist, dass nicht auf jeden Fall irgendwie das Thema Tod in dir stattfindet oder dass du dass du darüber geredet oder darüber nachgedacht hast. Ja klar, ich habe am Anfang vielleicht nachgedacht, zwischendurch auch mal. Gut, ich habe natürlich dann versucht, mich abzulenken und ich habe natürlich auch einen Psychologen, klar. Mhm. Da sag ich erstmal, wenn das sieht, danke an meinen Psychologen auch mit. Aber ich will's. Ich meine, ich bin 25, ich werde nächsten Monat 26. Mhm. Also ich meine, das ist viel zu früh, um wirklich da irgendwie sagen, okay, c'est la vie. Mhm. Und das war's dann halt. Ich meine, ich wollte eine Familie gründen, ich wollte eine Frau haben, ich wollte heiraten, ich wollte das alles mitmachen, ich wollte Opa werden, ich wollte das alles werden und jetzt wird mir das alles so entrissen. Hast du Angst vor dem Tod? Mittlerweile es wird schwierig. Also ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen, sag mal so. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, manche Leute sagen, es gibt was danach, aber gut, ich werde es vielleicht sehen, ob es was danach gibt, aber ich hoffe, dass es was danach gibt. Ich hoffe es echt. Mhm. Aber damit abfinden werde ich mich nie und na gut, tot, okay. Dein derzeitiger Gefühlszustand, ist der, wie würdest du den beschreiben? Ist der ein bisschen Panik auch? Ich habe Angst. Angst. Klar. Mhm. Also eine gewisse Angst habe ich, dass ich habe Kraft, ich versuche alles Mögliche dagegen, mich zu wehren, aber ich habe Angst, dass ich diesen Kampf verliere. Klar, das ist klar. Bist du im Moment in psychologischer Behandlung? Ja, klar. Wie geht denn dein Psychologe damit um, dass du quasi so das Thema Tod doch sehr von dir wegschiebst? Es ist nicht gut, sagt er. Mhm. Weil er sagte, also klar, nach diesem Befund sagte er, oder auch vorher sagte er schon, ich soll mich, also jetzt nicht so, ich soll mich schon damit befassen. Und, danke, ja, ist mir gerade entfallen. Ja. Also befassen. Aber ich habe mich irgendwie gesagt, nee, ich möchte mich gar nicht damit fassen, weil ich sage, ich schaffe es. Ich will es schaffen, ob es nach einem Platz ist. Ne? Vielleicht ist es auch durchaus so in Ordnung, Sascha. Ich hoffe es. Ja. Und ich meine, das ist jetzt wirklich nur ganz privat und ganz subjektiv gesprochen. Wenn du diese Sehnsucht hast, in die Karibik zu fahren, ja, dann mach das auch. Na klar. Dann mach das. Mir egal, da kann mir keiner von abraten, ich werde es machen. Willst du denn alleine dahin fahren? Nee, ich fahre mit meiner Schwester zusammen. Mit der Schwester, Genau. Wie geht denn das dann, wenn man so eine schwere Krankheit hat? Dann musst du dir doch wahrscheinlich auch sehr viele harte Medikamente mitnehmen. Ja, das ist richtig. Das ist, also, ich muss echt harte Medikamente, darf mich nicht überstrapazieren, ist klar. Und wenn es mir nicht schlecht geht, gut, dann, ja, dann so schnell wie möglich wieder nach Hause. Ne? Dann gibt es auch immer noch einen Flieger und man ist in ein paar Stunden hier. So ist es. Ja. Wie ist denn das für deine Schwester? War die gleich bereit und auch willens, das zu machen? Das ist für sie auch eine große Belastung mit dann unter Umständen eine Verantwortung, halt auch hinzureisen. Klar, also für sie ist es auf jeden Fall eine Verantwortung. Ich meine, ich habe sie gefragt. Ich hätte also auch einen besten Freund gefragt, den ich über 15 Jahre kenne. Der hat gesagt, nee, das kann er nicht. Was ich auch verstehe. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Meine Schwester hat gesagt, okay, ich mache es. Ich bin dazu bereit, das alles auf mich zu nehmen. Egal, was passiert. Sie sagt, im Endeffekt ist es vielleicht das Letzte, was ich von dir habe. Ne? Also Sascha, ich kenne natürlich überhaupt nicht dein Krankheitsbild und die Diagnose und ich kenne überhaupt gar nichts. Ich will dir nur sagen, dass ich in dieser Sendung schon einige Male mit Leuten gesprochen habe, die wirklich aufgegeben waren von Ärzten und die mich dann angerufen haben, ein halbes Jahr später oder so, und die mir erzählt haben, ich habe es geschafft und es ist doch gut gegangen. Ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du so einer bist und dass wir vielleicht in einem Jahr nochmal richtig gut miteinander reden oder im Dreivierteljahr und du mir von deiner Karibikreise erzählst. Das wäre super. Ja. Ich schicke dir auf jeden Fall trotzdem eine Karte. Ja, das bitte, ja. Bitte, bitte. Und ich werde auch meinen Eltern Bescheid sagen, falls es nicht so sein soll, dass sie euch halt einen Brief schicken. Das wäre auf jeden Fall. Dass sie dann halt weiß, dass es ist, dass, naja, gut. Ich denke daran zwar nicht, aber naja, man weiß ja nie. Wann soll die Reise losgehen? Die geht jetzt in anderthalb Monaten los. In anderthalb Monaten. Ja. Gute Reise. Danke. Und ganz viel Kraft und einen ganz erfolgreichen Kampf wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, Sascha. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr, 36 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 45 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live. Und das ist wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt böse Überraschungen. Welche bösen, wirklich bösen Überraschungen gab es in eurem Leben schon? Wenn ihr so zurückdenkt, was hat euch so wirklich umgehauen? Umgehauen vielleicht im sehr ernsten Sinne, wie wir es gerade von Sascha gehört haben. Oder vielleicht auch umgehauen, dass ihr völlig baff wart und gesagt habt, das darf doch nicht wahr sein, dass es sowas gibt. Und es hat vielleicht nicht so einen ganz ernsten und dramatischen Hintergrund. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, hier live in Köln, 0800 5678 111. Eine kostenfreie Telefonnummer, 0800 5678 111. Nochmal ist jetzt ein Sascha dran und der ist ein bisschen jünger, der ist 23. Ja, hallo Domian. Sascha, schönen guten Morgen. Morgen. Es fällt mir natürlich jetzt schwer, nach dem letzten Gespräch jetzt von der Sache zu erzählen, weil meine Sache ist schon ein bisschen komisch, ja? Ja, aber dazu habe ich auch gerade aufgerufen. Also es gibt ja solche und solche bösen Überraschungen. Ja. Erzähl mal. Okay, also. Ich muss sagen, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Ja. Und ich habe schon eine eigene Wohnung und die ist bei meinen Eltern aber auf der Etage. Mhm. Und dann war ich, es ist vor einem halben Jahr ungefähr passiert, war ich mit meiner Freundin hier bei mir im Bett, hatten Sex gehabt. Mhm. Und dann war drüben bei meinen Eltern Telefon für mich. Ja. Und da hat mein Vater den Schlüssel genommen, hat bei mir die Wohnung aufgeschlossen, hat uns dann Sex erwischt. Ihr wart mittendrin und er hat nicht angeklopft? Nein, überhaupt nicht. Er stand... Ich muss dazu sagen, er stand jetzt nicht direkt im Zimmer, er hatte so einen Spalt nur offen gemacht von der Tür. Ja. Ich bin schnell aufgestanden, aus dem Bett raus, stand vor der Tür, aber dann mit dem irrigierten Penis vor ihm, das war schon ein sehr komischer Anblick. Mit irrigierten Penis vor dem Papa? Ja. Und dann ja. bist du mit irrigierten Penis dann zum Telefonieren gegangen? Nein, habe ich gesagt, er soll sagen, dass ich nicht da wäre und... Aber mein Vater war das auch peinlich, dass er mich erwischt hatte. Wahrscheinlich sind deinem Vater solche Situationen vertraut, ne? Dass man das schon mal mit Frauen und mit Mädels macht. Naja, klar. Nur ihm war es peinlich, mich darauf anzusprechen. Wie gesagt, ich bin ja jetzt schon 23. Ja. Und dass er mich dann so erwischt hat, hat mich einen Tag später, hat mich dann meine Mutter so spaßeshalber mal darauf aufmerksam gemacht. Was hat das direkt meiner Mutter erzählt. Ich war so geschockt. Was hat deine Mutter denn gesagt? Ja, meine Mutter hat das gesagt, nur dass ihm das peinlich gewesen wäre, mich direkt darauf anzusprechen. Mhm. Er hat wohl gesagt, oh Mann, ich hab gerade Mist gebaut, ich habe einfach da aufgeschlossen, niemals angeklingelt oder angeklopft. Du hast zwar eine eigene Wohnung, aber du hast kein eigenes Telefon. Nein, ich habe jetzt nur vor kurzem jetzt das Handy gekriegt, aber eigenen Anschluss habe ich noch. Also, sag mal dem Papa schönen Gruß, es ist ja nett, dass er rübergekommen ist, aber demnächst soll er immer mal ein bisschen erst anklopfen oder klingeln oder so. Ja, okay. Ne? Damit das nicht wieder passiert. Ja, okay. Danke für deinen Anruf. Werde ich da machen. Jo, tschüss, Sascha, tschüss. Jan, 25 Jahre alt. Hallo Jan. Hallo? Ja. Hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich kann es ja jetzt kaum fassen, dass ich durchgekommen bin. Es ist jetzt alles Wirklichkeit. Du bist bei mir in der Sendung, du redest mit mir, wir sind auf Sendung. Hunderttausende hören uns jetzt. Ja. Jetzt mache ich dir mal richtig Angst. Ja, ich habe auch schon. Nee, es geht schon. Nein, komm, alles völlig harmlos. Wir sind vollkommen unter uns hier. Okay. Und wir beide erzählen uns jetzt ein bisschen was von der bösen Überraschung. Ja, also mir ist auch eine ganz böse Überraschung passiert, aber die ist im Endeffekt jetzt ganz gut ausgegangen. Erzählen. Und zwar war ich guter Tennisspieler mal, sagen wir mal, war gewesen. Mhm. Das Ganze ist letztes Jahr passiert. Und ich hatte da Medenrunde gespielt, also so gegen Mannschaft, ne, Vereinsmannschaft gegen Vereinsmannschaft. Mhm. Und ich hatte da einen ehemaligen Hessenmeister mal gespielt. Mhm. Ein ziemlich langes Spiel, war sehr heiß gewesen. Der ehemalige Hessenmeister? Ja, also muss auch sagen, echt von den Jungsenioren oder von Senioren, ja. Also der war schon etwas älter, also so gut war ich jetzt auch wieder nicht. Wahrscheinlich war der 24 oder so. Also der war schon paar und 30, ja. Ich bin ja 25. Senioren nennt man, das ist wirklich abgefahren. Ja, gut. Also, ja. Weiter in der Geschichte. Jungsenioren halt, ja. Und auf jeden Fall, also gut, das Match, das war ganz knapp, habe ich gewonnen, auf die Doppel gespielt danach noch, ne? Und habe mich dann geduscht. Mhm. Und bin dann tot umgefallen. Wie, du bist tot umgefallen? Ich rede jetzt mit dir noch. Ja, ich wurde ja auch wiederbelebt halt. Aber nein, halt im passiert. Ernst? Ehrlich? Ja, also es ist kein Scherz, es ist unglaublich, also es waren auch alle, aber... Wie, du hattest einen Herzstillstand beim Duschen? Nein, ich habe mich geduscht und ich habe mich dann danach in die Kneipe gesetzt und das war damals das Deutschlandspiel, das war das Spiel Deutschland-Frankreich damals, ne, glaube ich, Weltmeisterschaft war das. Und währenddessen bin ich einfach tot umgefallen. Ja, was heißt denn tot? Ich bin vom Stuhl gekippt und war halt dann tot. Wie tot? Warst du bewusstlos oder was? Nein, tot. Du warst klinisch tot in dem Moment? Ja, tot. Ja, richtig tot halt. Also dein Herz hat nicht mehr geschlagen? Nein, hat nicht mehr geschlagen. Ja, und dann? Naja, und der nächste große Zufall in dem Augenblick war halt, dass ich mich mit einer Krankenschwester unterhalten habe, ne? Das war... Also da muss ich mich auch sehr bedanken, die heißt Ulla Ohl. Die hat mich mehr oder weniger, die hat das Herz, Also es ist so passiert. Also nein, zu erklären, du hattest dich vorher mit der Krankenschwester unterhalten. Genau. Die saß da neben dir in der Kneipe. Ja, genau. Du bist umgefallen und die hat die Ernsthaftigkeit der Situation sofort erkannt. Ja, und hat dich also quasi gut, ich meine, am Anfang hat sie es nicht richtig, also am Anfang hat es nicht so, hat sie auch gedacht, vielleicht erstmal Kreislaufkollaps oder sonst was, ne? Aber anscheinend, also das hört sich jetzt ein bisschen makaber an, aber anscheinend ist auch, hat sich die Hautfarbe von mir ein bisschen verändert halt, so bläulich geworden halt, ne? Ja, so schnell? Ja, das geht dann, ich meine, ich kann's, ich hab's auch nur gehört, was ich erzähle, ne? Was hat sie denn gemacht? Ja, sie hat dann halt Herzmassage gemacht, ne? Und hat jemand den Krankenwagen gerufen? Ja, ja, die haben dann einen Krankenwagen gerufen. So, dann ist er ins Krankenhaus gekommen. Ja, also die haben dann halt Wiederbelebungsmaßnahmen gemacht und dann hat das Herz halt wieder angefangen zu schlagen. Ja. Also, wie lange warst du? Weil im Krankenwagen dürfen, soweit ich weiß, ja keine Toten transportiert werden. Also das Herz hat dann halt wieder so ganz leicht angefangen zu schlagen und dann haben sie mich ins Krankenhaus gefahren. Wie lange warst du denn im Krankenhaus? Wie bitte? Wie lange warst du dann im Krankenhaus? Ah, ja gut, das ist eine größere Geschichte. Also die hatten das halt im Krankenhaus auch nicht sofort erkannt, dass es ein Herzinfarkt ist. Das war ein Herzinfarkt? Herzinfarkt, ne? Mhm. Die hatten halt irgendwie auch gedacht, Lungenembolie vielleicht oder irgendwas anderes, weil das halt in meinem Alter halt so gut wie gar nicht vorkommt, ne? Und erst am nächsten Morgen wurde ich dann halt nach Frankfurt hier verfrachtet, ne? Ins Rotes Kreuz Krankenhaus und die hatten das dann halt erkannt, ne? Wobei die halt meinen Eltern, also meine Eltern wurden dann ja mittlerweile benachrichtigt und so und die waren dann halt am nächsten Morgen sind nach Frankfurt gefahren und denen hatten sie wohl gesagt, von denen, also dass es entweder, also dass es eigentlich gar keine Aussicht gäbe für mich oder halt, dass, also das weiß ich nicht, dass ich im Rollstuhl sitzen würde oder sonst was. Also insgesamt, du hast wahrscheinlich dann ziemlich viele Geschichten erlebt im Krankenhaus. Insgesamt, wie lange bist du behandelt worden? Bist du dann jetzt? Ja gut, also ich meine, ich erzähle ja jetzt von dem ich nichts erlebt habe, ne? Ich war ja die ganze Zeit im Koma, ne? Wie lange warst du denn im Koma? Ah ja, ich war, soweit ich weiß, 4 Tage im künstlichen Koma, ne? Das war kein künstliches Koma, weil mein Herz so schwach war. Aber das Herz hat sich laut den Ärzten so gut wieder zurückgebildet, innerhalb von 10 Tagen, dass die mich dann innerhalb nach 10 Tagen wieder aus dem Krankenhaus entlassen haben. Also hast du in deinen ganz jungen Jahren einen Herzinfarkt gehabt und warst kurzfristig tot. Ja. Wie bist du denn jetzt? Halt. Bist du heute 25 Jahre alt? Bist du wieder herzmäßig richtig fit? Ja, das ist halt noch so eine Sache. Also ich lasse das halt mal ganz langsam jetzt angehen, ne? Weil wenn ich mich belaste, habe ich halt schon ein bisschen Angst, nur durch das, was passiert ist. Du hast uns gerade am Anfang erzählt mit dem Tennisspielen. Siehst du da irgendeinen Zusammenhang, dass du dich da irgendwie überbelastet hast? Ja, oder? Gut. Ja, also es ist halt so, ich meine, ich habe mich da jetzt ein bisschen kundig gemacht bei der ganzen Sache, ne? Und es ist so, dass ich halt so eine Arterie, die direkt zum Herzen führt, ne? Die hat sich halt verengt. Und also ich meine, so plötzlich darf es eigentlich nicht passieren, ne? Ich meine, es gab Anzeichen, aber die habe ich halt nicht als Anzeichen erkannt, ne? Hast du jetzt so ein bisschen Angst, wenn du so durch die Welt gehst, wenn du einfach lebst, dass dir wieder was passieren könnte? Ja, im Moment noch, ja. Also ich meine, ich lasse es, ich habe mal jetzt wieder Tennis gespielt vorgestern, also so ganz locker, das Angehen so eine halbe Stunde mal gespielt. Und ich meine, ich habe schon noch Angst gehabt. Ja, aber du bist in guter ärztlicher Betreuung, klar. Ich fühle mich wirklich da sehr gut behandelt. Ja. Also dieses Ärzte-Team hat sich wirklich sehr viel Mühe gemacht bei mir. Also wirklich, eine ernstere, gibt's ja kaum mehr böse Überraschung, die du da erlebt hast. Und es hätte auch ganz anders noch ausgehen können. Ne? Ja, also ich meine, wem ich wirklich sehr dankbar bin, ist halt diese Krankenschwester. Ne? Also da wollte ich mich auch nochmal wirklich sehr herzlich bedanken an der Ulla heißt sie, ne? Die Ulla, Krankenschwester Ulla aus Frankfurt. Mit der habe ich jetzt auch nach wie vor Kontakt. Also vielleicht guckt sie heute Abend zu oder hört sie? Ja, also ich nehme es auf jeden Fall auf. Ja. Ne? Ulla wohnt auch in Frankfurt oder wie? Nee, also ich wohne nicht in Frankfurt, sondern in Rüsselsheim. In Rüsselsheim, ja. Also wir grüßen mal Ulla aus Rüsselsheim. Nein, ich komme daher. Achso, ich dachte, und sie kommt aus Bierstadt. Aus Bierstadt. Aus Bierstadt, ja, weil da habe ich halt an dem Tag gespielt. Ne? Ja. Jan, wir sind froh, dass du wieder gesund bist, einigermaßen gesund bist. Und du wirst sicher auch wieder richtig gesund werden, bin ich optimistisch. Ja, ich hoffe mal. Ne? Also pass auf dich auf. Leistungssport mehr. So muss ja auch nicht sein. Naja gut, da muss ich halt drauf achten. Obwohl es echt bitter ist, ne? Weil ich halt wirklich also Leistungssportler war. Ja, egal. Sei froh, dass du lebst. Ja, denke ich auch. Pass auf dich auf und achte auf die Ratschläge der Ärzte. Ne? Ja. Aber ich fand es wirklich irre, da mit dir jetzt mal zu sprechen, weil ich gucke die Sendung wirklich schon seit 5 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange machst du die schon? Seit 5 Jahren? Nee, seit gut 4 Jahren. 4 Jahren, ja. Ich habe die ersten Sendungen miterlebt. Ja. Also ein alter Fan. Schon sehr lange und heute bin ich mal durchgekommen bei dem Thema. Ist auch so ein Zeichen irgendwie. Das freut mich. Das ist ein gutes Zeichen. Wir nehmen das als gutes Omen. Ja, ich denke mal auch. Tschüss. Also dann. Tschüss, Jan. Also tschüss. Dann ciao, ja. Ciao. Jojo. Ja, hallo. Wer heißt denn Jojo? Ich heiße Jojo. Heißt du wirklich Jojo? Also Johannes eigentlich. Du bist ein junger Mann. Ja, genau. Johannes ist doch viel schöner als Jojo. Nee, finde ich nicht. Ich kenne einen Johannes, der nennt sich einfach nur Jo. Mhm. Das ist auch nett, ne? Ah, das hat auch eine Vorgeschichte, was Jojo heißt. Aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Nein, nein. Also das Thema war das. Meine Schwester hat damals ihre Selbstständigkeit verloren und konnte sich dadurch ihre Wohnung nicht mehr leisten. Darf ich sie zu mir ziehen lassen? Ja. Und das war für mich alles ein bisschen viel Stress. Also Umzugsstress ist nicht so ganz mein Fall. Halt, du bist 18 Jahre und hast schon eine eigene Wohnung. Ich hatte schon mit 16 meine eigene Wohnung. Oh ja, ja. Auch eine eigene Geschichte wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Nein, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe versucht, mich da ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, wegen Möbel schleppen und so, das ist nicht so ganz mein Ding. Ja. Und bin dann für die Zeit zu meinem Freund gefahren damals. Mhm. So, und mit meinem Freund bin ich dann auch von damals, also nach einer Woche ungefähr, in eine Kneipe gegangen und da saß ein Bekannter von uns. Mhm. Und wir haben auch so eine Zeit lang dann Smalltalk gehalten und dann meinte er irgendwann dann einfach so, weißt du eigentlich schon, dass deine Wohnung abgebrannt ist? Wie bitte? Ja, so ganz nebenbei. So, ich habe erstmal gelacht, weil ich dachte, das wäre ein Scherz oder so. Mhm. Und dann meinte er, nee, und deine Wohnung ist abgebrannt und die Wohnung ist jetzt versiegelt und ra, ra, ra. Auf jeden Fall war ich so baff, dass ich erstmal umgeklappt bin da in dieser Kneipe. Ja. Und dann habe ich mich wieder aufgerappelt. Mein Freund hat auch gesagt, wir fahren da sofort hin, weil das war ein paar Kilometer von uns entfernt. Ja, und dann sind wir halt da hingefahren und da stimmte dann also wirklich, die Wohnung war das versiegelt. Das gibt's ja gar nicht. Doch, also... Wieso hat deine Schwester dich denn nicht informiert? Sie haben versucht, mich damals zu informieren. Nur damals war ich, wie gesagt, frisch verliebt in meinen Freund. Und die wussten die Telefonnummer von dem Freund nicht? Nee, die nicht. Kannten aber mein Handy. Und mein Handy habe ich halt ausgeschaltet. Ich hatte damals auch einen Skoll, den habe ich auch ausgeschaltet. Also weil du ganz verliebt warst und wolltest nicht gestört werden von der Außenwelt. Ganz genau. Jo, so, ich meine, da habe ich halt gelernt, man sollte das Telefon lieber angeschaltet haben. Na klar. Ne? Gut, so hat man eins. Nein, vor allen Dingen, wozu hat man dann ein Handy, ne? Ja, auf jeden Fall. Also an dem Abend bin ich dann noch nicht in die Wohnung reingekommen, weil, wie gesagt, war versiegelt und Siegelbruch steht ja auch eine Strafe aus und das weiß ich nicht. Man konnte auch nicht in die Wohnung reingucken, weil die Fenster waren zerplatzt durch die Hitze. Mhm. Wo befand sich denn zu dem Zeitpunkt deine Schwester? Meine Schwester war in der Disco. Also die hat zwei Bekannte da gehabt, ein Männlein, ein Weiblein. Mhm. Und die hat die beiden alleine gelassen in der Wohnung für kurze Zeit. Mhm. Und die beiden meinten sich wohl irgendwie, sich in meinem Bett vergnügen zu müssen oder so. Und haben danach wohl eine geraucht oder wie auch immer. Also ist die Theorie der Polizei. Ja. Und dann kam Valerie, das ist meine Schwester, halt wieder. Mhm. Und die beiden haben sich dann wohl so erschrocken darüber, dass sie die Zigarette verloren haben oder dass sie den Aschenbecher umgekippt haben oder wie auch immer. Und dass es halt in das Bett oder neben das Bett oder auf die Matratze, wie auch immer, halt gefallen ist. Und angefangen hat zu glimmen. Und die beiden sind natürlich raus aus meinem Schlafzimmer erstmal. Und Valerie? Hm? Und deine Schwester, wo war die? Die kam dann gerade in die Wohnung rein, als die wohl gerade aus meinem Schlafzimmer kam. Mhm. Und die sind dann zu dritt in die Disco gefahren. Ach so, sie ist wieder weggegangen. Ja, die sind alle wieder weggegangen. Mhm. Also es ist niemand zu Schaden gekommen. Drei Katzen. Drei Katzen, tot? Ja, also nicht verbrannt, aber verraucht halt, ne? Also so Rauchvergiftung. Mhm. Und ist der Schaden auch sehr groß? Hast du viele, viele Dinge verloren gegangen, verbrannt? Alles. Also das, was nicht verbrannt ist, ist halt verräuchert und also ist ja auch viel Plastik mit verbrannt in der Wohnung. Und also es war nichts mehr zu gebrauchen. Da haben mir damals auch die Gutachter davon abgeraten, weil es halt giftig ist, ne? Als du da mit deinem Freund da standst, vor der versiegelten Wohnung, wo befand sich denn da deine Schwester? Wo ist die denn hingezogen? Da war meine Schwester noch nicht da. Also die ist damals dann zu ihrer Mom gegangen. Mhm. Wir haben verschiedene Mütter. Mhm. Ist damals dann zu ihrer Mom gegangen erstmal und hat da übernachtet. Ach, weil das dann in der Nacht, als wir da aufgetaucht sind. Und dann halt am Montag kam die Spurensicherung. Mhm. Und dann habe ich erst das ganze Malheur gesehen. Also und da bin ich dann nochmal total zusammengeklappt, weil es war wirklich nichts mehr zu gebrauchen. Gibt es denn jetzt irgendeine Versicherung, die dir was zahlt? Kommt irgendjemand auch für den Schaden auf? Also da kann ich nur zu sagen, liebe Leute, schafft euch eine Versicherung an. Mhm. Weil du hast keine. Ich hatte keine und meine Schwester auch nicht. Was schätzt du, wie hoch der Schaden ist? Also da gehen die Meinungen auseinander. Also die eine Zeitung, die Lübecker, hat geschrieben zwischen 50 und 60.000 Mark Schaden. Wie? Ja. Und eine andere Zeitung hat dann wieder nur geschrieben, so 30.000 bis 40.000 Mark Schaden. Auf jeden Fall liegt es in den Zigtausenden. In den Zigtausenden. Ja, erstmal, deine ganzen Sachen sind verbrannt, die hatten ja auch einen gewissen Wert. Ja. Und die Wohnung muss hier richtig renoviert werden, ne? Ja, also das bezahlt die GWL, also es ist die Wohnungsbaugenossenschaft, die die Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Woher nimmt denn Jojo jetzt diese Zigtausenden von Mark, um das... Ja, also im Moment sind wir noch... also bin ich noch ein bisschen am Verhandeln mit der GWL, ob die das nicht bezahlen, weil es war nicht meine Schuld. Ja, aber immerhin allein deine Sachen, die musst du ja nur alleine wieder neu finanzieren, ne? Ja, sicher. Aber wenn es danach geht, ist eigentlich meine Schwester die Verantwortliche für den Brand, weil also, ich war nicht da und sie hat den Schlüssel übernommen und damit auch die Verantwortung für die Wohnung. Hat sie denn Knete? Nee. Oh, nee. Also sag ja, sie hat ihre Selbstständigkeit verloren. Also Hickhack, ne? Hin und her. Ja, na, auf jeden Fall, bei mir können sie nichts tun, weil so reich, wie gesagt, bin ich auch nicht. Was machst denn du für einen Beruf? Ich habe Friseur gelernt. Ja. Habe aber nicht weitergemacht. Und was machst du im Moment? Im Moment bin ich arbeitssuchend. Arbeitssuchend, das heißt, da ist so gut wie keine Kohle, ne? Nee. Was lernen wir daraus? Eine Versicherung abschließen. Kann man so sagen. Die Wohnung nicht an die Schwester verleihen. Und keine Katzen kaufen. Katzen kaufen und die dann allein lassen, ja, gleich drei Stück. Nee. Aber hast du es jetzt erstmal so grob schon überwunden, den Schock? Ach, man muss immer froh sein, es sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Ne? Ja, eben, das war es ja über mir. Also erstmal hat das ganze Haus mit Gasleitung verlegt. Mhm. So, und da, wenn da irgendwas passiert wäre, also wäre das halbe Haus weg gewesen. Man muss, wenn man solche schlimmen Sachen erlebt, immer noch denken, wie es hätte noch schlimmer kommen können. Ja, eben, ne? Wollte ich gerade sagen. Über mir war nämlich eigentlich noch ein Säugling. Mhm. Der war gerade frisch geboren. Mhm. Und das war auch mein erster Gedanke dann. Mhm. Also, dass dem nichts passiert ist, hoffentlich. Ist Jojo denn zurzeit immer noch verliebt? Nicht mehr in den jungen Mann, aber in einen anderen jungen Mann. Also, der ist übrigens ein unheimlich großer Fan von dir, der Olaf. Dann grüße Olaf herzlich. Ja. Oder bist du jetzt gerade bei Olaf? Ich soll euch auch alle grüßen dann ganz herzlich. Das ist sehr nett. Also bist du relativ flatterhaft, ne? Das geht ja schnell, von einem Mann zum anderen. Nee, das war damals, wie gesagt, ziemlich viel Stress mit dem Wohnungsbrand und das hat meine Freundin wohl nicht so ganz überwunden und ich habe es dann auch nicht wirklich überwunden, weil ich meine, es geht ja nicht nur so um die Möbel, die verbrannt sind, es geht ja auch um die persönlichen Werte, die da drin sind. Ne? Ja. Ganze Persönlichkeiten, also was Briefe, was sich halt so ansammelt. Ne? Du grüßt mir herzlich den Olaf. Ja, klar. Ich wünsche euch eine schöne Liebe. Dankeschön. Eine schöne Liebeszeit und dir wünsche ich, dass sich das so in deinem Sinne alles wieder regelt. Ja, Dankeschön, das ist nett. Tschüss. Tschüss, Jojo. Diana, 18 Jahre alt. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo Diana. Ja, meine Geschichte ist ein bisschen merkwürdig, würde ich sagen. Und zwar habe ich erfahren, dass mein Vater seit 12 Jahren meine Mutter halt betrogen hat mit Prostituierten. Wie hast du das denn erfahren? Er hat es mir selber gesagt. Wie? Er hat es dir gesagt? Ja, warum? Abends sind wir mal zusammen weggegangen und haben halt einen gehoben. Und nachdem er halt einen zu viel gehoben hatte, hat er halt auch ein bisschen aus seinem Nähkästchen geplaudert. Wir haben erst über belanglose Dinge gesprochen und dann irgendwann sind wir halt auf so Themen eingegangen, aus Zufall eigentlich. Und irgendwann habe ich ihn halt gefragt, ob er meine Mutter jemals irgendwann betrogen hätte oder ob er sie immer geliebt hätte und wäre ihr immer treu gewesen. Und er guckte mich an und sagte, ich sag's dir nur, wenn du nicht enttäuscht von mir bist. Mhm. Und in dem Moment habe ich schon geschluckt, weil ich genau wusste, dass jetzt irgendwas kommt. Und dann hat er mir halt gesagt, dass er 12 Jahre lang Prostituierten gegangen ist. Bis zur Zeit auch? Bis in die Jetztzeit oder damals irgendwann? Ja, es ist vor kurzem nochmal gewesen. Ich kann es nicht genau sagen, wie lang und Diana, mir fallen dazu gerade zwei Sachen spontan ein. Die eine Sache ist, dass es natürlich dramatisch ist, für dich das zu hören und für die Ehe deiner Eltern. Und dann die zweite Sache ist, dass das ja eigentlich ein ganz großer Vertrauensbeweis deines Vaters zu dir ist, ne? Dass er dir das sagt. Ja, das schon. Also irgendwo war ich auch, ja, es waren gemischte Gefühle da, aber irgendwo ist man stolz darauf, dass der Vater so viel Vertrauen zu einem hat. Und auf der anderen Seite, er ist halt immer so mein großes Vorbild gewesen. Ich wollte immer werden wie mein Vater. Und auf einmal war dieser Traum irgendwie ein bisschen geplatzt, weil das hat in mein Bild irgendwie nicht reingepasst. Er ist 12 Jahre zu Prostituierten gegangen. Ja. Wie oft denn? Ich weiß es nicht. Also ich habe ihn nicht nach den Einzelheiten gefragt. Das Thema war mir dann doch ein bisschen zu heiß. Warum hat er das denn gemacht? Ja, das hat er mir eigentlich auch nicht so gesagt, aber ich vermute mal, Männer gehen zu Prostituierten, weil sie bei ihrer eigenen Frau nicht das kriegen, was sie wahrscheinlich brauchen. Ich meine, meine Mama ist eine ganz, ganz, ganz Liebe. Was da jetzt abgelaufen ist, ich kann es halt nicht sagen, aber... So, jetzt hast du das erfahren. Jetzt weißt du eine ganz gewichtige Sache aus eurer Familie. Ja, wie gehst du damit um? Ja, das ist das Problem. Meine Mutter weiß es auch. Wie, hast du es ihr erzählt? Nein, ich habe es ihr nicht erzählt. Das hätte ich nicht gemacht. Ich habe immer damit geschwankt ein bisschen. Also ich stand halt richtig zwischen den Stühlen. Ich konnte meine Mutter liebe ich über alles und meinen Vater genauso. Und irgendwie was zu wissen, was ihr wehtun könnte. Und auf jeden Fall ist rausgekommen durch einen Freund, durch ihren Freund, und er hat das auch gewusst und er hat ihr erzählt. Ich meine, durch einen Freund der Familie oder wie? Nein, durch ihren Freund. Also wie, hat sie auch einen Freund? Ja, das hat sich irgendwie alles so ergeben. Also es war nicht gerade so, ja, wie soll ich sagen. Also sie ist deinem Vater auch fremdgegangen, sie hat einen Geliebten. Ja. Ach so. Und aber sie hat halt auch jahrelang gesagt irgendwie, ja, sie glaubt, dass er ihr nicht treu ist. Und habe ich auch immer gesagt, nie im Leben, was ist mein Vater, das wird er nie tun. Und dann ist es halt irgendwann rausgekommen. Wie hat denn das ist schon eine verrückte Geschichte, wie hat denn der Geliebte deiner Mutter herausbekommen, dass dein Vater zu Prostituierten geht? Wie? Er hat ihn mal hingefahren. Er hat ihn hingefahren? Ja. Das heißt, die beiden kennen sich auch noch? Ja, das sind eigentlich relativ gute Bekannte. Was sind denn das für Verhältnisse bei euch? Eigentlich recht gute, weil es nie jemand gedacht hätte. Leben denn deine Eltern in einer Wohnung, im Haus zusammen? Ja, die haben ein Haus, die haben Geschäfte und... Bist du das einzige Kind? Nein, ich habe noch zwei jüngere Geschwister. Jetzt hast du eine Freundin, deine Mutter hat einen Freund, einen Geliebten. Dein Vater geht seit 12 Jahren zu Prostituierten. Wie ist denn die Stimmung zu Hause? Mies. Das kann ich mir vorstellen. Warum trennen die sich denn nicht? Ja, das ist sehr schwierig. Es ist schon einige Male fast dazu gekommen, aber irgendwie hängt meine Mutter doch sehr da an den Geschäften, weil die haben sich alles mit ihren eigenen Händen aufgebaut. Und na gut, man könnte ja vielleicht, wenn das zu regeln wäre, dass man geschäftlich weiter zusammenbleibt, aber auf jeden Fall sich privat räumlich mal trennt. Will mein Vater nicht. Also Er sagt halt jetzt, er liebt sie ja schon, aber er kann sich nicht von ihr trennen, auch wenn meine Mutter das gern so hätte. Weil ich sag mal, ich könnte auch nicht mit einem Mann zusammenleben, wovon ich wüsste, dass er zu Prostituierten gehen würde. Ich könnte es nicht. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Du lebst auch noch zu Hause? Nein, ich bin ausgezogen. Du bist ausgezogen. Weil ich stelle mir vor, dass das ein irres Spannungsverhältnis, eine Spannungssituation in dem Haushalt ist. Ja, sicher. Hängst du denn so ein bisschen dazwischen und musst vermitteln und versuchst da noch irgendwie ein bisschen gute Stimmung zu machen? Ja, sicher. Man versucht das immer, weil es sind die eigenen Eltern. Man versucht immer, dass alles wieder in Ordnung kommt. Aber irgendwie, es ist halt nicht ganz so einfach, wie man sich das alles vorstellt. Wie soll das denn weitergehen? Ich weiß es auch nicht. Also ich stehe halt zwischen den Stühlen. Mein Vater denkt, ich hätte es gesagt und es ist halt nicht so. Ach so, der Vater denkt jetzt auch, du hast es gepetzt. Ja, er wusste halt nicht, er weiß halt nichts von meiner Mutter, ihrem Freund. Und anscheinend nach den neuesten Erkenntnissen hat meine Mutter auch gesagt, hör mal, dass die Sache ist gelaufen und das ist sonst zu heiß. Ach so, es wird ja immer heikler. Also er weiß gar nicht, dass deine Mutter einen Freund hat. Nein. Er denkt, das ist einfach nur ein Bekannter. Ja, auf jeden Fall. Und also dem Bekannten hat er sich anvertraut und hat sich von ihm in den Puff fahren lassen. Ja. Das ist ja wirklich abgedreht. Ja, es ist also für den Außenstehenden ist es schwer zu verstehen. Mhm. Aber auch wenn dein Vater nur gedacht hat, dass es ein Bekannter ist, ein Bekannter der Familie, ist es ja schon seltsam, dass er sich von ihm hat dann in das Freudenhaus fahren lassen. Ne? Er konnte es ja nicht wissen. Ja, aber trotzdem. Dass da irgendwelche harmonischen Beziehungen zwischen meiner Mutter und ihm laufen. Also, es klingt so verwickelt und vertrackt, dass ich eigentlich dazu nur sagen kann, die sollen sich unbedingt trennen, erstmal. Ja, privat. Aber das ist halt nicht so einfach. Durch die Geschäfte, durch die Kinder, das Haus. Ja, klar, ja, halt aber... eine Menge dran. Ja. Oder die müssen so sich neu zusammensetzen, vielleicht auch zusammen mit einem Paar, oder einem Familientherapeuten oder weiß ich was. Das auf jeden Fall, es muss irgendwas passieren, ne? So weiter zu wursteln, wird überhaupt gar nichts bringen. Ja, denke ich mir auch, klar. Mhm. Aber ist halt ziemlich schwierig. Auch eine böse Überraschung, ne? Ja. Die Informationen zu bekommen, die du da bekommen hast für deinen Vater. Ja, es ist enttäuschend. Das glaube ich, ja. Sehr. Verachtest du deinen Vater? Schwierige Frage. Momentan meide ich ihn ein bisschen. Es ist zwar mein Vater, ich liebe ihn immer noch, sicher. Es ist halt mein Vater, aber ich meide ihn schon etwas. Diana, wir müssen jetzt Schluss machen. Alles klar. Dir alles Gute. Ich wünsche dir auch was. Dankeschön, tschüss. Tschüss. In der Technik. Jeanette Krause, heute Nacht. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr, Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Morgen ist diese Sendung wieder ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen. Ab 0 Uhr sind unsere Telefonleitungen und die Faxleitung geschaltet. Telefon 0800 5678 111. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bye bye, ciao.